Dass die sämtlichen Strafpredigten nur den Zweck haben, sie bei der eisernen Stange zu halten, übersieht er. Viele Stellen anscheinend edelster Prägung haben einen ganz anderen Zweck, den der Rückendeckung. Später erkennt er das aber nur an den lebenden Hebräern, nicht auch an ihrer Bibel. Die Jüden haben Lust, all ihr Ding zweifelhaftig und nichts Gewisses zu machen. Das ist's. Wenn man sie auf einen besonders niederträchtigen Satz festlegen will, deuten sie entrüstet auf einen hin, der nur so trieft von Herzensgüte. Heinrich Heine schreibt ein hundsgemeines Gedicht gegen Deutschland, 5 Minuten nachher preist er die teure Heimat über den Schellenkönig. Stimmungssache? Ach du lieber Gott! Ein alter Hurenbeutel ist manchmal gestimmt, das Ave Maria zu singen, und eine grundehrliche Haut fühlt sich des Öfteren gestimmt zu stehlen. Dummes Zeug! Der jüdische Fuchs hat seine krummen und geraden Röhren mit Absicht. Erst wenn man sie alle verstopft, kann man ihn zur Strecke bringen. Fritsch lässt ihm noch den Ausweg durch die Konstruktion, zwischen den alten Israeliten und Juden sei ein Unterschied gewesen. Aus den geraden Röhren schließt er auf einen früheren Karnickelbau. Und auf einmal wird der Jude als Israelit das Lokal verlassen, lachte er. Nein, du hast recht. Gut gibt sich der Jude nur, um desto unbeachteter das Schlechte wirken zu können. Zeit seines Lebens war es so, und so wird es auch Zeit seines Lebens bleiben. Ich ergänzte, die Zwiespältigkeit findest du sogar bei Spinoza. Eine Weltbetrachtung, wie sie freier kaum gedacht werden kann, und eine Ethik, dass es einer Sau graust. In allen Dingen das nützliche Suchen ist die Quintessenz seiner Moral, der echte Judenstandpunkt. Bezeichnenderweise hat sich dieser Überwinder des Judentums trotz aller Anzapfungen nie über das Judentum geäußert. Otto Hauser nennt ihn so. Nun ja, wer die Philosophie für ein bloßes Spiel der Gedanken erklärt, nur dazu da, um den Philosophen Spaß zu machen, von dem weiß man ja ungefähr, wie viel es geschlagen hat. Auch Kaspar Hauser war kein Prinz, winkte er ab, sondern ein schlauer Tölpel, der richtige Bauernfänger. Notabene, es wäre ein Wunder gewesen, wenn nicht die Juden ihn zum Romanhelden gemacht hätten. Je angefaulter das Individuum, desto lieber. Ich erwiderte, wenn's gerade pressiert, dichten Sie einfach Kerngesunde in Angefaulte um. Ich erinnere mich, in einem jüdischen Buch über Goethe allerlei von dessen ererbter Syphilis gelesen zu haben und in einem über Richard Wagner viel von dessen päderastischer Veranlagung. Freilich, wenn die beiden als waschechte Juden gelten sollen, muss der Beweis lückenlos erbracht werden. Ob sie wohl auch den Luther zum Juden frisieren werden, meinte er. Schwerlich, er hat ihn denn doch zu warm eingeheizt. Was in ihm steckt, werden sie natürlich ebenso wenig aus ihm herausholen. Ich frug, weißt du, was das ist? Ich weiß es, nickte er ernst, die fürchterlichste Tragik. Eine Schuld von so grauenhafter Wirkung, dass heute die ganze Kultur daran zugrunde zu gehen droht, in aller Unschuld begangen. Mit der größte Deutsche die ahnungslose Ursache des deutschen Zusammenbruchs. Luther, der gewaltige Gegner der Judenheit, unbewusst ihr verhängnisvollster Wegbereiter. Nicht zu fassen, sage ich dir, nicht zu fassen. Um lausige 10 oder 20 Jahre zu spät geschehen. Erst kurz vor seinem Tod des Judas ansichtig geworden, wo alles bereits entschieden war. Vorab mit Leib und Seele für den Verräter. Da sind ihn die Hebräer noch Vettern und Brüder unseres Herrn, wir Christen aber nur Schwäger und Fremdlinge. Händeringend beschwört er das Volk, fein säuberlich mit ihnen umzugehen. Über Apostel erhaben sind sie ihm. Der selige Erzberger hätte es nicht toller treiben können. Ich stoppte. Nur keinen Augenblick so aufrichtig. Wenn Luther ein Zeitgenosse Erzbergers gewesen wäre, hätte er sich nicht erst über den Zweck jüdischer Schweigegelder klar zu werden brauchen, um das Judentum rechtzeitig zu durchschauen. Schon als Student wäre er mit beiden Füßen zugleich in den Kampf gegen die Teufelsbrut hineingesprungen. Mein Gott, lenkte er ohne weiteres ein, man kann ihm keinen Vorwurf machen. 400 Jahre dazwischen ist ein Zeitraum. Eines darf man aber doch nicht vergessen, der Volksinstinkt war damals wacher als heutzutage. Auf der ganzen Linie bestand das Misstrauen gegen die Juden. Für den Volksmann Luther, den Sohn einfacher Leute, spricht die langjährige Vorliebe für den Juden gerade nicht, wenn man auch seinen Klosteraufenthalt eine gewisse Weltfremdheit zugute rechnen muss. Es scheint eben auch hier wie überall gegangen zu sein, dass viele Studieren verdirbt die Augen. Trotzdem, Luther war ein großer Mann, ein Riese. Mit einem Ruck durchbrach er die Dämmerung, sah er den Juden, wie wir ihn heute erst zu sehen beginnen. Nur leider zu spät und dann auch nicht da, wo er am schädlichsten wirkt, im Christentum. Ach, hätte er ihn da gesehen, in der Jugend gesehen. Nicht den Katholizismus hätte er angegriffen, sondern den Juden dahinter. Statt die Kirche in Bausch und Bogen zu verwerfen, hätte er seine ganze leidenschaftliche Wucht auf die wahren Dunkelmänner fallen lassen. Statt das Alte Testament zu verklären, hätte er es als die Rüstkammer des Antichristen gebrandmarkt. Und der Jude wäre in seiner scheußlichen Nacktheit dagestanden zur ewigen Warnung. Aus der Kirche hätte er heraus müssen, aus der Gesellschaft, aus den Hallen der Fürsten, aus den Burgen der Ritter, aus den Häusern der Bürger. Denn Luther hatte die Kraft und den Mut und den hinreißenden Willen. Nie wäre es zur Kirchenspaltung gekommen. Nie zu dem Krieg, der nach Wunsch der Hebräer 30 Jahre lang arisches Blut in Strömen vergoss. Ich sprang weiter und noch nie zu dem jetzigen Faktum, dass ein Vertreter der blutbefleckten Judendiktatur Russlands einem hohen katholischen Würdenträger verbindlichst die Hand drücken darf. Das spricht Bände, rief er, ganze Chroniken. Wer hier noch nicht sieht, wird all seiner Lebtage den Star nicht gestochen bekommen. Diplomatisch müsse Ruhm sein. Lasst euch heimgeigen. Eure Rede sei, ja, ja, nein, nein, alles andere ist von übel. Heraus mit der Sprache wie Gregor der Siebte, wie die Kirchenväter Chrysostomus und Thomas von Aquino, wie alle echten Christen größeren Kalibers sie sprachen. Ruhm habe abzuwägen, die Schuld richtig zu verteilen. Am Ende weiß es doch gar nicht, wo sie Berge hoch liegt. Der billige Jakob auf der Auer Duld weiß das. Und ob er das weiß. Ich sagte, genau noch wie zu Luthers Zeiten. Damals der Judenhandel mit dem Ablass, heute die Judenpolitik. Wenn man dagegen Front macht, wird einem unterschoben. Man wolle weg von Christus, zu Wotan oder wer weiß der Kuckuck wo noch hin. Querköpfe, die sich vor lauter Verzweiflung nicht mehr auskennen, mögen ja wohl zu diesem Strohhalm greifen. Wir verbitten uns einen derartigen Blödsinn. In Christus, dem Inbegriff der Männlichkeit, finden wir alles, was wir brauchen. Und wenn wir gelegentlich einmal von Baldur reden, schwingt immer ein Stück Freude mit, die Genugtuung darüber, dass unsere heidnischen Urahnen bereits so christlich waren, Christus in dieser Idealgestalt vorauszuempfinden. Und den Judas, den Loki hatten sie schon. Wie heißt er noch? Loge. Sprich's Französisch aus und der Logenbruder kommt zum Vorschein.